Als einige von ihnen in andere Regionen der Welt aufbrachen, fiel zwar an sonnenärmeren Orten der adaptive Vorteil der Haut weg, doch eine starke Hautpigmentierung war kein Nachteil. Insofern war die Hautfarbe dem normalen Prozess von Mutationen ausgesetzt, ohne dass ein sonderlich starker selektiver Druck in eine bestimmte Richtung wirkte. Deshalb waren die Jäger und Sammler im eiszeitlichen und nacheiszeitlichen Europa noch dunkel pigmentiert. Die ersten Europäer der Spezies Homo sapiens waren People of Color. Wie aber wurde Europa dann weiß? Die Antwort zeigt, dass die Geschichte tatsächlich einen zarten Sinn für Ironie besitzt. Die dafür nötigen genetischen Veränderungen sind, so ist die derzeit allgemein akzeptierte Theorie, das Mitbringsel von Einwanderern aus dem Süden. Zum sogenannten neolithischen Paket, das die ersten Bauern aus Anatolien nach Europa mitbrachten, gehörten eben nicht nur Landwirtschaft, Vieh und Keramik, sondern auch eine hellere Färbung der Haut. Wie es dazu kam? Die Pigmentierung hat einen Einfluss auf die im Zusammenhang mit der Sonneneinstrahlung stehende Vitamin-D-Produktion des Körpers. Im sonnenreichen Afrika war eine sehr dunkle Hautfarbe kein Problem. Für die Gesundheit der europäischen Jäger und Sammler, die zwar schwächerer Sonneneinstrahlung ausgesetzt waren, stellte das keine Belastung dar. Der hohe Fleisch- und Fischanteil ihrer Ernährung sorgte für ausreichende Vitamin-D-Versorgung. Anders war das bei den nahöstlichen Ackerbauern, erklärt Haags Kollege, der MPI-Direktor Johannes Krause. Wie wir aus Isotopenanalysen der Knochen wissen, nahmen sie im Gegensatz zu den Jägern und Sammlern kaum Vitamin D über Fisch oder Fleisch zu sich, sondern ernährten sich fast vegetarisch, ergänzt durch Milchprodukte. Die Hautfarbe der frühen Ackerbauern geriet unter Selektionsdruck. Nur mit hellerer Haut konnten sie ausreichend lebenswichtiges Vitamin D produzieren. Wir haben es also auch im Fall der Hautfarbe mit einer Anpassung an veränderte Umwelt- und Ernährungsbedingungen infolge der Erfindung der Landwirtschaft zu tun. Vielleicht seit 5.000 oder 6.000 Jahren ist weiß die zahlenmäßig dominierende Hautfarbe in Europa. Die Zeit davor lebten hier Menschen dunklerer Färbung.